Ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Es ist ein Albtraum. Ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Ich lieg im Bett, völlig warm eingedeckt. Hab die Augen zu und denk an nichts Böses und ich penn plötzlich ein. Und mein Leben zieht an mir vorbei. Ich schrei, doch ich weiß, ich bin stumm in Wirklichkeit. Nach einer Zeit erkenne ich den Sensenmann aus ferner Sicht. Er scheint mir etwas ärgerlich zu sein und wirft mit Schwertern um sich. Versuche wegzurennen, doch ich schaff es nicht. Und ich fluche, weil ich penn, aber keiner weckt mich. Ich kriege keine Luft, sie wollen sie mir zu drücken. Falle in eine kleine Kluft und lande auf dem Rücken. Schweißgebadet wach ich auf, der Traum ist endlich aus. Dachte ich doch leider nicht, es war ein Traum im Traum. Es ist ein Albtraum, ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Es ist ein Albtraum, ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Ich lieg im Bett und beginne schon zu träumen. Ich seh mich als Petrus und muss Jesus dreimal verleugnen. Jetzt kommt der angerannt, der Sensenmann, als wolle er ein Autogramm. Er kennt keine Grenzen, dann fängt es etwas brenzlig an. Er ist bewaffnet mit der Sense und dem Stift. Hier wortlos zeigt er auf die Sense und will, dass ich sie signier. Doch ich fragte nicht, denn ich kann es nicht glauben. Er jagte mich, um jetzt ein Autogramm abzustauben. Oh, ich find persönlich, er verhält sich feucht, fröhlich, etwas ungewöhnlich, unmöglich. Ich glaub, ich töte mich, aber ich unterschreibe und mach, dass ich hier nicht bleibe. Ich vertreibe meine Angst auf eine unmögliche Weise. Es ist ein Albtraum, ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Es ist ein Albtraum, ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Ich lieg im Bett und ein neuer Traum beginnt. Jeder Tote trägt ein Schild, auf dem steht, dass sie mich killen. Rennen auf mich zu mit Worten wie, dass sie Hater sind. Und ich wäre auch ein unmögliches, hässliches Kind. Daraus mach ich mir nichts, dir nichts, einfach reinen Reim draus. Doch auf einmal sehen die Schilder so wie Motorsägen aus. Ich komm nicht raus aus dieser prekären Lage. Und ich sage, dass ich Mucke nicht für alle mache. Oh, doch es interessiert sie nicht, so dressiert wie sie jetzt sind. Irritiere sie geschwind, doch sie rennen wie Tiere im Wind. Weil ich mich so super finde, hassen mich die Leute. Doch ich wache auf und merke, es waren nur Albträume. Es ist ein Albtraum, ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus. Es ist ein Albtraum, ich wach nicht auf, nein, ich halte es nicht mehr aus. Bitte weck mich auf, ich will da raus.